Das folgende Lied hat Hannes auch mal gesungen und ich möchte es jetzt für ihn singen, ich möchte es ihm widmen. Der Grund, warum ich heute hier bin, ist, weil ich Hannes Lieder, seit er singt und seit ich sie kenne, liebe. Er hat wunderschöne Lieder geschrieben und dieser Geburtstag, der bedeutet auch, dass da jemand 60 Jahre alt geworden ist, der aufrecht 60 Jahre geworden ist. Und in dem Lied heißt es, komm, wir gehen mit der Flut und verwandeln mit den Wellen unsere Angst in neuen Mut. Und Hannes hat unsere Angst immer wieder in neuen Mut verwandelt. Was passierte in den Jahren? Wie du doch das Treiben satt hast, immer wirf dich diese Flut an ein unbekanntes Ufer und dir fehlt schon lang der Mut, neuen Küsten zu begegnen. Du bist müde, gräbst dich ein und beschließt für alle Zeiten, nie mehr heimatlos zu sein. Und das nennt sich dann erwachsen oder einfach Realist, viele Worte zu schreiben, dass man feig geworden ist. Was passiert in den Jahren? Wohin hast du sie verschenkt? Meistens hast du doch am Tresen das Geschick der Welt gelenkt. Und die fiel nicht aus den Angeln. Höchstens du fielst manchmal um und für die, die du bekämpft hast, machst du jetzt den Buckel krumm. Auch du wolltest wie die anderen fest in einem Weltbild stehen. Statt die Ängste zu durchwandern, übst du sie zu übersehen. Manchmal jagst du für Sekunden deinen Zweifeln hinterher. Doch aus Sorgen um die Wunden bleibst du lieber ungefähr. Und dann triffst du noch die Kämpfer aus der guten alten Zeit. Fesche Jungs mit drallen Frauen und ihr lächelt alle breit. Was passiert in den Jahren? Wohin hast du sie verschenkt? Meistens hast du doch am Tresen das Geschick der Welt gelenkt. Und die fiel nicht aus den Angeln. Höchstens du fielst manchmal um und für die, die du bekämpft hast, machst du jetzt den Buckel krumm. Und ich frag mich, ob ich wirklich so viel anders bin als du. Zwar ich kleide meine Zweifel in Gedichte ab und zu. Das verschafft paar ruhige Stunden, doch eigentlich ist nichts geschehen. Ach, es gibt so viele Schliche, um sich selbst zu hintergehen. Doch da muss es was passieren, zu viel Zeit ist schon verschenkt. Und es wird von den Erstarrten das Geschick der Welt gelenkt. Und die fällt bald aus den Angeln, komm, wir gehen mit der Flut und verwandeln mit den Wellen unsere Angst in neuen Mut. Und verwandeln mit den Wellen unsere Angst in neuen Mut.